Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 94 des Gabelbissen Podcast. Ja, vor ein paar Tagen habe ich einen kleinen Aufruf in Twitter gestartet und gemeint, wenn jemand einen Wunsch für die nächste Folge hat, dann möge er mir jetzt und sofort nennen oder für immer schweigen. Prompt haben sich zwei bei mir gemeldet. Gleich mal vielen lieben Dank an den Webanhalter und an den @Nietzschebur. Also so nennen sich die beiden in Twitter, die mir gleich Ideen genannt haben. Und eine von den beiden möchte ich jetzt aufgreifen. Die andere, die kommt einmal ein bisschen später, weil da muss ich noch ein bisschen mehr recherchieren, um vor allem ein spezielleres Gericht dazu suchen. Und so gleich, das ist die Idee vom Webanhalter. Der hatte nämlich den Vorschlag, was über Zwiebel zu machen. Das kommt noch, aber wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen mehr nachlesen. Nietzschebauer hat mir eine recht gute Frage gestellt, wie ich finde. Und zwar wollte er wissen, wieso oder wie viel Einfluss die ungarische Küche auf die burgenländische hat und vor allem wieso das so ist. Und da wollte er wissen, ob ich das eben vielleicht in eine Folge verpacken könnte. Und genau das möchte ich heute machen, weil ich finde, die Frage ist gut, weil das Burgenland hat einfach einen sehr, sehr starken ungarischen Einfluss und dem wollen wir heute mal ein bisschen genauer auf die Gründe gehen, wieso dem so ist. Und zwar machen wir das mit einem Gericht, den Hortopagaia, ich hoffe, man spricht es richtig aus, Palatschinken. Das ist ein typisches burgenländisches Gericht, das eben sehr, sehr starke Einflüsse aus dem Ungarischen hat. Und ich habe mich unter anderem für das Gericht entschieden, da es für mich eine super Fusion, Symbiose, je nachdem wie ihr sie nennen wollt, aus traditionell Wiener Küche und eben ungarisch-burgenländischer Küche ist. Ja, von Wien her werden die Palatschinken beigesteuert und vom Ungarischen her und vom Burgenländischen her kommt dann die Füllung dazu. Und die ist nämlich sehr stark von dort primär kultivierten, gezüchteten Zutaten geprägt. Da kommt nämlich in die Fülle rein der ungarische Paprika. Könnt ihr euch vielleicht drin, ich habe mal eine Folge über Gulasch gemacht und da habe ich euch die verschiedensten Paprikastufen beim Gemahlen erklärt, weil der kommt da nämlich rein. Es kommen Paradeiser rein, die zum Beispiel im Burgenland kultiviert werden. Das ist eigentlich ideales Klima dort im Burgenland für Paradeiser. Die bekommt man jetzt noch, und wir haben immerhin Anfang Oktober, die letzten Paradeiser. Man, die sind nicht mehr das, was sie im Sommer waren, ja klar, aber man würde noch welche bekommen. Ja, dann werden noch Hühner, was ich weiß, im Burgenland gezüchtet, und auch die kommen in die Füllung rein. Ja, und dann natürlich auch Zwiebel und andere Zutaten, die auch unter anderem im Burgenland kultiviert werden. Man, Hortopagaia ist jetzt nicht gerade so ein typisch burgenländischer Name, würde ich mal sagen. Na, woher kommt der Name? Weil das, man würde mal jetzt vermutlich eine Person dahinter vermuten. Aber das ist falsch. Es ist keine Person, die den Namen für das Gericht gibt, sondern eine Region. Und zwar die Region Hortopagaia. Und das ist auch ein Nationalpark. Und die Gegend kennt man auch als Puster, das ist eher bekannt. Und die Puster ist ein großes, typisches Gebiet für Ungarn und auch den Burgenland. Ihr kennt es sicherlich von Fotos, von Ansichtskarten oder von sonstigen Abbildungen, da wird das Ganze immer sehr gerne mit Ziehbrunnen, eine Steppenlandschaft mit Ziehbrunnen dargestellt. Sowohl im Internet als auch von einem sehr guten Bekannten von mir, der Burgenländer ist, weiß ich, dass diese Ziehbrunnen absolut nichts mehr mit der Puster zu tun haben. Das ist eigentlich primär für die Touristen. Wenn man zum Beispiel ins Burgenland so durchs Neusiedler Seengebiet fährt, wird man die immer wieder sehen, aber das ist reine Touristenattraktion, sage ich jetzt einmal. Das hat überhaupt nichts mehr mit einer ursprünglichen Brunnenfunktion zu tun. Angeblich soll es auch im burgenländischen Teil nie üblich gewesen sein, dass man eben diese Ziehbrunnen hat. Man schaut gut aus, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ist jetzt nichts, was wirklich typisch ist für die Gegend. Und wie bereits angemerkt, auch im Burgenland findet man die Puster wieder. Und unter dieser Art von Region versteht man eine baumarme Steppe mit einem sehr ausgeprägten kontinentalen Klima. Das Wort Puster kommt übrigens aus dem Althochdeutschen. und zwar von Pust. Und das könnte man zum Beispiel in unser heutiges Deutsch mit Einöde, Wüst, Wüste übersetzen. Noch zu erwähnen gilt zu Puster, das ist keine natürliche Landschaft, so wie jetzt die Alpen zum Beispiel, sondern diese Art von Landschaft wurde durch Menschenhand geschaffen. Und zwar kam das eben durch starke Landwirtschaft zustande. Im Burgenland und auch in restlichen Ungarn, in restlichen Teilen von Ungarn, wurde exzessive Landwirtschaft betrieben, beziehungsweise wird das heute noch so gemacht, und da wurden einfach Bäume gerodet, es kam zu Bodenerosion etc. etc. Und dann entstand eben die uns heute bekannte Puster. So, jetzt haben wir noch immer nicht die Frage beantwortet, warum ist das Burgenland eigentlich so extrem von Ungarn beeinflusst? Wenn wir zum Beispiel jetzt andere grenznahe Regionen hernehmen, wie zum Beispiel das Waldviertel, wo ich herkomme, ist ja auch grenznahe zu mittlerweile Tschechien, damals Tschechoslowakei. Aber unsere Küche ist jetzt nicht so extrem geprägt von den Tschechen. Nur als Beispiel, wenn ich mir bei uns anschaue, was ist der klassische Beilagenknödel? Das ist ein Erdäpfelknödel, Kartoffelknödel. Die Tschechen hingegen, die essen das wieder nicht. Die haben einen wunderbaren Knödel, eine Mischung aus Germ und Semmeln. Aber die würden nie einen Erdäpfelknödel dazu essen. Nur wieso? Ist es dann im Burgenland so, dass die so einen starken Einfluss haben? Die Lösung ist ganz, ganz einfach. Das Burgenland war früher ein Teil von Ungarn. Das ist Österreichs jüngstes Bundesland. Das ist nämlich erst bei uns seit dem Jahre 1921. Das heißt, vor dem Ersten Weltkrieg war eben das Gebiet Teil des ungarischen Königsreichs, aber hat nicht zu Österreich gezählt. Also man schon zur österreichischen Monarchie, das ist klar, aber nicht zu österreichischen Staatsgebiet, wenn man so nennen will. Erst nach dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1920, wo beim Vertrag von Saint-Germain die Neuaufteilung Europas mehr oder weniger deklariert wurde und das große österreichische Reich zerschlagen wurde, weil Österreich war mal sehr, sehr groß. Aber eben um die Gefahr eines neuen Krieges zu bannen, hat man eben Österreich dann in kleinere Länder zerschlagen und beziehungsweise auch in eigenständige Staaten, kam dann eben der Plan, dass ein Teil von Ungarn an Österreich gehen sollte. Das wurde dann erst im Vertrag von Trianon festgesetzt, und zwar auch im 1920er Jahr gegen Ende. Und da wurde in dem Vertrag dann erst Ungarn dazu verpflichtet, eben das damalige Deutsch-Westungarn an Österreich abzutreten. Es hätten ja eigentlich noch viel, viel mehr Teile zu Österreich dazukommen sollen, wie zum Beispiel das Sudetenland, was wir in Tschechien haben, oder ja, noch so einige andere Gebiete. Aber nur Deutsch-Westungarn kam dann im Endeffekt zu Österreich dazu. Der damalige Vertrag sah übrigens vor, dass Ödenburg, was man heute besser als Schopron kennt, die Landeshauptstadt von dem neuen Bundesland hätte werden sollen. In Schopron oder Ödenburg, wie man es nennen möchte, gab es aber heftigste Proteste seitens der gebürtigen Ungarn, und mit Unterstützung von Italien hat man dann eine Volksabstimmung ins Leben gerufen, wo die Leute abstimmen konnten, ob sie bei Ungarn bleiben möchten oder zu Österreich wollen. Die Bürger der Stadt Schopron entschieden zum Großteil, dass sie bei Ungarn bleiben wollten, aber viele kleinere Gemeinden im Umland wollten eigentlich zu Österreich dazu. Dennoch wurde dann die Region zu Ungarn nach wie vor gezählt, nicht zu Österreich. Damalige Medienvertreter von Österreich waren aber der Meinung, dass es sich wie bei einer Wahl, die dann einige Jahre später kam, wo es auch um einen Wiederanschluss ging, extrem getürkt war. Also getürkt, also dass die Stimmen verfälscht wurden, wie auch immer. Ja. Das wollen wir jetzt nicht genauer hinterfragen. Ja, und somit ging dann eben der Teil an Ungarn zurück. Die ursprüngliche Küche vom heutigen Burgenland ist ja nicht nur von Ungarn geprägt. Wie wir ja wissen, war Österreich ein Vielvölkerstaat, also die österreichisch-ungarische Monarchie. Und vor allem in der Region waren noch viele Kroaten, Serben und Slowaken anzutreffen. Ja, und die haben auch ihre Einflüsse mitgebracht. Und darum finde ich auch hier ein paar so, ich sag, ex-jugoslawische Speisen im Ungarischen drinnen. Aber, und das finde ich auch interessant, auch die sogenannten Herzen haben die ungarische Küche stark beeinflusst. Wer jetzt unter mit dem Begriff Herzen nicht viel anfangen kann, darunter versteht man Bauern aus Bayern, die so circa im 11. Jahrhundert ausgewandert sind und die sind ins Burgenland gezogen. Ja, und durch die hat man dann im Burgenland auch eine gewisse Krautkultur gelebt. Sprich, Kraut war sehr beliebt, das hat man gerne als Beilage genommen. Eben durch die Herzen, die haben das aus Bayern oder aus Deutschland, sagen wir mal, mitgebracht. Ja, und natürlich auch, obwohl es ursprünglich bei Ungarn dabei war, gab es natürlich auch extreme Einflüsse von der Wiener Küche. Die Küche selbst orientiert sich sehr, sehr stark an den regionalen Zutaten der Region, zum Beispiel am Getreide. In Burgenland wird gerne Getreide kultiviert, aber auch Paprika ist was extrem Typisches für die Gegend. Sei es jetzt das Pulver, wie wir es kennen, vom Gulasch und so weiter, aber auch der Gemüsepaprika wird im Burgenland kultiviert. Und seit einigen Jahren auch sehr, sehr erfolgreich Chilis, weil man eben durch dieses pannonische Klima, kontinentale Klima, super Bedingungen für Chili-Pflanzen haben. Aber auch Sachen wie Bohnen, Pore, Gurken und Kraut werden im Burgenland nach wie vor stark gezüchtet und haben, wie bereits erwähnt, stark die Küche beeinflusst. Also gerichtete Region kann man zum Beispiel jetzt den Sterz sehen. Mein Sterz ist etwas, was wir generell in Österreich immer wieder antreffen. Aber Burgenland hat ein paar speziellere Varianten vom Sterz, der halt die Getreidesorten, die in Burgenland kultiviert werden, verwendet und auch Bohnen. Und das war damals, wie auch in vielen anderen Regionen von Österreich, ein klassisches Bauernessen. Mit dem Thema Sterz möchte ich mich mal aber jetzt in einer eigenen Folge genauer auseinandersetzen, weil was ich bis jetzt so gesehen habe, ist das sehr umfangreich. Da könnte man viel erzählen und sie unterscheiden sich doch sehr, aber wie gesagt, das kommt mal in einer eigenen Folge Gabelbissen. Ja, was noch typisch ist für die Gegend, der Grenadiermarsch. Ihr erinnert euch vielleicht, den hatte ich schon mal in einer eigenen Folge von Gabelbissen. Ja, natürlich etliche Gulasch-Varianten. Also mein Tipp ist, schaut in Burgenland, ob ihr irgendwo mal ein Original-Kessel-Gulasch bekommt. Das wird für richtig, sage ich. Also wie ich kenne, mit Pferd gemacht. Ich habe es auch so mal gegessen. Das ist schon viele, viele Jahre her, muss ich auch dazu sagen. Und das ist wirklich extrem gut. Aber natürlich auch mit Rind ist ein Gulasch, finde ich, ein Traum. Aber dieses Kessel-Gulasch, was ich damals hatte, da erinnere mich heute noch sehr, sehr gut dran. Und wenn ich es wieder mal wo bekomme, weiß ich, ich werde es auf alle Fälle nehmen. Weiters typisch für die Gegend wären zum Beispiel gefüllte Paprika. Die kann man entweder mit Fleisch oder mit vegetarischen Zutaten füllen. Eine Krautsuppe ist auch sehr, sehr typisch für die Gegend. Dann Krammelbogatscherl. Und der Krammelbogatscherl, nur kurz, versteht man verschiedene Krammeln, die in Germteig eingeschlagen werden und dann gebacken. Und das wird so wie spanische Tapas zum Bier gereicht, werden die Krammelbogatscherl im Burgenland zum Wein gereicht. Ja, und natürlich, weil es viele Seen oder Laken ja dort gibt, auch Fisch. Und da zum Beispiel der Fogosch. Ich habe da ja auch mal eine eigene Folge drüber gemacht. Fogosch weiß jetzt nicht, als der Zander. Wird auch gern in der ungarischen Küche verwendet. Ja, und eins, in der ungarischen, der burgenländischen meine ich natürlich. Aber auch in der ungarischen Küche wird der Fogosch sehr, sehr gern verwendet. Ja, und last but not least, was man auch noch erwähnen sollte, was auch mal eine eigene Folge bekommt, das Mangalitzerschwein. Mangalitzerschwein wird vorwiegend aus österreichischer Sicht im Burgenland gezüchtet und in Ungarn. So, jetzt haben wir mal einen schönen Überblick, was so Einflüsse waren auf Ungarn. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum Rezept der heutigen Folge. Und da möchte ich ja mit euch die Hortopagia Palatschinken machen. Und für so, ja, würde sagen, 4 Portionen benötigen wir 150 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, 2 Eier, einen Schuss Mineralwasser prickelnd, Salz und für die Füllung benötigen wir dann in weiterer Folge 600 Gramm Hühnerbrustfilets, eine Zwiebel, 2 Paradeiser, Butter oder Margarine, was euch lieber ist, so circa, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also circa einen 3/4 Liter Hühnerbrühe. Da könnt ihr entweder frische, selbstgemachte nehmen, wenn das zu aufwendig wäre, wenn nicht die Zeit, kann natürlich auch gerne vom Brühwürfel nehmen oder man kann sie auch alternativ im Glas kaufen, da kostet es aber am meisten. Weiters benötigen wir noch 2 Becher Sauerrahm, Mehl, getrockneten Majoram, Paprika edelsüß. Wer es scharf haben möchte, dem lege ich einen Rosenpaprika nahe, aber ansonsten edelsüß. Petersilie frisch oder tiefgekühlt, Salz und Pfeffer. Aus dem Mehl, Milch, Eiern und dem Mineral machen wir einen schönen Palatschinkenteig. Wenn euch der zu flüssig vorkommt, überhaupt kein Problem, das ist beim Palatschinkenteig gewollt. Wer nämlich zu zäh flüssig, könnte man den nämlich nachher nicht so schön in der Pfanne verteilen und ja, dann haben wir alles, aber nur keine Palatschinken. Und das wollen wir ja doch haben, würde ich sagen. Aus diesem Gemisch, aus diesem Teig, solltet ihr dann so in etwa 6 Palatschinken herausbacken können. Also ich habe dafür eine eigene Palatschinkenpfanne und wie gesagt, aus der habe ich dann 6 wirklich sehr, sehr schöne Palatschinken herausbacken können. Wenn wir das fertig gemacht haben, die schichten wir schön auf den Teller, stellen wir das Ganze beiseite und lassen uns mal auskühlen. Ein kleiner Tipp noch zum Herausbacken, bitte nicht zu groß, weil dann ist beim Rollen nachher nicht so schön. Sie dürfen schon ein bisschen Farbe nehmen, das ist klar, aber bitte nicht zu groß backen, das wird bei dem Palatschinken nicht gut kommen. Lieber ein bisschen weniger und dafür kann man es einfach viel, viel besser rollen. Ja, danach widmen wir uns der Zwiebel, die wird einmal geschält und im Anschluss schön klein gewürfelt. Hühnerfilets machen wir genauso, man nicht so klein wie die Zwiebel, klar. Aber ich würde sagen, so circa ja, daumennagelgroße Stücke mal. Ja, und die Paradeiser, da entfernen wir mal den Strunk, weil wir wissen ja, da ist Solanin drinnen, das nicht so gesund ist für uns. Und wenn wir das entfernt haben, können wir es durchaus mitkönnen, wenn wir wollen, klein würfeln. Weil die Könner das Innenleben, sage ich nicht, will, der kann es auch weggeben, aber es tut dem Gericht nichts ab, wenn man das auch mitverkocht. Wenn wir das alles schön geschnitten haben, nehmen wir die Butter oder die Margarine und schmelzen die mal in einem Topf. Wenn das schön geschmolzen ist und dann ganz leicht brutzelt, bei der Butter Achtung nicht zu heiß, kommen die Zwiebeln dazu und die dünstet man darin einmal schön glasig. Wenn wir das haben, kommen die Hühnerfilets dazu und braten das Ganze mal mit gelegentlichen Rühren an. Wenn dann unsere Hühnerstücke Farbe genommen haben, ich meine damit nicht bräunlich sind, dass sie von diesem zartrosa in so ein weißliches, das spricht, dass sie außen gar sind. Wenn wir diese Farbe erreicht haben, geben wir das Paprikapulver hinzu. Da sage ich gleich, überlasse ich euch die Menge. Grober Richtwert von mir circa 2 Esslöffel. Wer will, kann natürlich mehr reingeben. Es kommt ganz darauf an, wie stark Paprikageschmack ihr haben wollt. Wird das mit dem Paprikapulver, wie man so schön sagt, gestaubt oder auch papriziert. Und mit dem wird das Ganze dann weitergebraten. Dann kommen unsere Paradeisstücke dazu, die lassen wir kurz mitbraten, nicht allzu lange, so 2-3 Minuten würde ich mal sagen. Und im Anschluss löschen wir das Ganze mit der Brühe ab. Die lassen wir dann mal schön kräftig aufkochen. Wenn wir das haben, Deckel drauf, Temperatur runter. Und dann so in etwa 20 Minuten kochen lassen oder köcheln lassen. Also nicht bei voller Leistung, das braucht man nicht. 20 Minuten, so ein grober Richtwert. Ich sage, so lange bis das Fleisch gar ist. Es kann sein, dass es auch früher schon gar ist. Möglicherweise kommt ganz darauf an, wie groß ihr es geschnitten habt. Aber 20 Minuten, würde ich mal behaupten, ist ein guter Richtwert, damit es wirklich komplett gar ist. Weil gerade bei Huhn, finde ich, sollte man schon sehr, sehr aufpassen, dass das Fleisch wirklich komplett gar ist, weil, ja, da könnte man sich nicht so schöne Dinge einfangen. Ja, während das kocht, können wir schon unser Backrohr auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufheizen. Wer lieber Heißluft verwendet, was bei dem Gericht meines Erachtens kein Problem ist, bitte 20 Grad weniger. da wird man die gleiche Backzeit haben. Ja, und nach der Zeit, wenn die Zeit abgelaufen ist, schöpfen wir das Fleisch aus unserer Sauce heraus. Das geht am besten mit so einem Schaumlöffel, den man auch zum Knödelschöpfen nimmt. Ja, und diese Fleischstücke, wo auch durchaus die Bratäser drin sein können, das ist gewollt, sage ich mal, drehen wir das Ganze, wenn vorhanden, durch einen Fleischwolf durch, damit es wirklich ganz schön klein wird. Wer jetzt keinen Fleischwolf hat, muss ich jetzt nicht denken, um Gottes Willen, ich kann das gerichtet machen. Der nimmt einfach ein Messer und hackt es wirklich ganz, ganz, ganz fein. Pürierstab würde ich nicht nehmen, der macht es wieder zu fein. Aber wie gesagt, wenn man keinen Fleischwolf hat, kann man es mit dem Messer machen. Es ist halt nur wichtig, dass es wirklich schön klein wird. Man hat halt mit dem Messer mehr Arbeit, aber es geht auch wirklich gut, muss ich sagen. Wenn wir das haben, nehmen wir den Sauerrahmen, unsere zwei Becher, geben den in eine Schüssel hinein und geben 5 gut gehäufte Esslöffel Mehl dazu. Das rühren wir schön unter. Das hat nämlich den Grund, weil der Sauerrahmen kommt dann in die Sauce rein und wenn wir da kein Mehl dazu geben, wird das ausflocken und ja, sieht optisch nicht so schön aus. Und mit Mehl haben wir einfach viel bessere Bindung. Aber das geben wir jetzt auch nicht rein als Frühstück, das lassen wir nochmal kurz beiseite stehen. Zuvor geben wir noch Majoran, Salz und Pfeffer in die Brühe und lassen das Ganze mal ein bisschen einreduzieren. Dann erst geben wir den Sauerrahmen dazu und verrühren den mit einem Schneebesen, damit wir keine Klümpchen haben, damit es wirklich eine schön gleichmäßig sämige Soße wird. Und unter ständigem Rühren, weil durch Mehl und Sauerrahmen kann es uns leicht anbrennen, lassen wir das Ganze noch ein paar Minuten leicht weiter köcheln. Einen Teil der Soße geben wir dann zu unserem kleingeschnittenen oder faschierten Fleisch dazu. Und zwar so viel, bis wir eine schön streichfähige Masse haben, die auch schön zusammenhält. Sollte nicht zu flüssig sein, aber auch nicht zu fest. Also wirklich so, ich sag mal so wie ein Aufstrich in etwa, könnt ihr es euch vorstellen. Wenn wir das haben, geben wir Petersilie, Salz und Pfeffer dazu, sprich wir schmecken es mit den drei Sachen ab. Ja, und dann bestreichen wir unsere Palatschinken mit der Masse. Palatschinken auf dem Brett legen, mit der Masse bestreichen und dann einrollen. Wenn wir dann so eine Rolle haben, halbieren wir die in der Mitte, wenn wir zwei Rollen haben. Ja, und die legen wir dann in eine gebutterte oder, wer will halt Margarine, eingefettete Form. Das ist dann auch wieder euch überlassen, was ihr von den beiden Sachen verwendet. Das schlicht man schön rein, so ein bisschen wie Dachziegel. Das hat man, glaube ich, auch ähnlich in der Palatschinkenfolge. Und danach übergießen wir das Ganze mit ein paar Schöpfern Sauce, damit es wirklich leicht bedeckt ist. Es soll man noch ein Großteil der Palatschinken rausschauen. Unten halt schön bedeckt und der obere Teil darf rauschen, aber auch ein bisschen was drüber. Und das Ganze schieben wir dann ins Backrohr für so circa 20 Minuten. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nachdem wie gebräunt ihr es haben wollt. Ja, und danach könnt ihr es auch schon mit einem schönen frischen Salat. Momentan würde ich zum Beispiel wunderbar einen Kinderkohl oder, wie man früher in Österreich dazu gesagt hat, einem Jägersalat dazu reichen. Und wer möchte, kann auch noch die restliche Soße, weil alles, wenn wir nicht verwenden, auch noch extra dazu reichen. Und fertig sind unsere Palatschinken, die Hortobagia Palatschinken. Ja, also ihr seht, ich habe in dem Gericht wirklich wunderbare Einflüsse vom Ungarischen und natürlich auch vom Österreichischen. Und ich finde, das ist mal echt eine nette Abwechslung zu süßen Palatschinken oder zu den, wie man es auch oft kennt, mit faschierten, gefüllten Palatschinken. Da habe ich es mal mit Huhn und einer schönen, würzig ungarischen Paprikamischung drin. Wer möchte, kann übrigens noch, zwecks der Optik, ein bisschen roten Paprika oder wenn es halt scharf haben will, rote Chili drüber hacheln mit einem Hobel, ganz fein, ein bisschen drüber zu dekorativ oder vielleicht auch noch einen Klick Sauerrahm drauf geben. Das ist dann euch überlassen, wie ihr es machen wollt. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, mein lieber Nietzschebo, ich konnte deine Frage beantworten. Wenn du oder ihr generell noch weitere Fragen zur burgenländischen Küche und dem Einfluss von Ungarn auf das Ganze habt oder zum Gericht selbst, könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren. Wenn ihr mal einen Themenvorschlag oder ein Gericht oder irgendwas, was mit österreichischer Kulinarik zusammenhängt, etwas genauer wissen wollt, dann habt keine Scheu, schreibt es mich an. Ich nehme Hörerinnen und Hörerwünsche immer gerne entgegen und baue das dann in eigene Folgen ein. Überhaupt kein Thema. Also, wie gesagt, wenn ihr mal einen Wunsch habt, lasst es mich wissen. Ich werde es dann in einer der nächsten Folgen einbauen. Ja, somit wünsche ich euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Sag danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.